Hallo, hi, hi, hi, hört ihr mich? Ist Episode 11, Folge 11, Season, oder kann man so sagen, Season 2, Folge 1. Ja, hört sich natürlich viel besser an. Aus der Not geboren. Diese Folge muss etwas holprig werden, denn ich wollte eigentlich eine Folge von der anderen Show aufnehmen. Aufgrund schlechter Internetverbindungen habe ich aber dann doch leider das nicht machen können. Die andere Show, brokenchairscores.blogspot.com, wenn ihr Bock habt auf Filmscores und Videogamescores gemischt. Hier dagegen die Aufbaumusik, entspannte Musik aus Aufbauspielen. Der Industriegigant ist ein gutes Beispiel dafür. Der Industriegigant bringt uns rein. Aber wenn ihr hier seid, wisst ihr schon, was hier abgeht. Das ist keine Neuigkeit für euch. Ich versuche heute ziemlich Freestyle zwei Scores zu mischen. Von ja, einem tatsächlich klassischen Aufbauspiel aus der wichtigen Episode, wichtigen Ära. So 90er irgendwie. Und ein Spiel, Retro-Spiel könnte man fast sagen, das ja ein geistiger Nachfolger ist, eines dieser Titel aus den 90ern. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir starten mit dem ersten Track aus dem Spiel Two Points Hospital. Was ist das? Das ist quasi eine Fortsetzung oder eine moderne Fortsetzung von dem Spiel Theme Hospital, das wir am 29. April 2020 in der Show hatten, also vor über einem Jahr. Und das selbst aus dem Jahr 97 ist. Okay, also Two Points Hospital, ein modernes Spiel aus dem Jahr 2018. Und das spielt mit Ideen und Grafiken und Gameplay aus diesem Theme Hospital Spiel. Ja? Soweit schon mal so gut. Wir starten mit dem ersten Track aus diesem Spiel. Und entschuldigt, wenn es heute, wie gesagt, ein bisschen holprig ist. Ich musste das alles improvisieren hier. Der erste Track heißt Bassinets. Hören wir mal rein. Dieser Track macht bei mir schon alles richtig. Es hört sich nach Retro-Fahrstuhlmusik an. Es hört sich nach Warteschleifenmusik an. Und das passt perfekt zu diesem Setting im Krankenhaus. Es ist ein modernes Stück, ja, mit modernen Instrumenten und so, Synthesizern. Aber es hat diesen Sound, dieses Feeling solcher klassischer Music-Tracks, würde ich sagen, ja. Und das passt ziemlich gut hier zur Stimmung, obwohl es natürlich ein sehr modernes Spiel ist. We'll be right back. Okay, und wir sind am Ende dieses Tracks angelangt und wir gehen jetzt zum anderen Soundtrack rüber. Ein Soundtrack, der tatsächlich aus einer Zeit ist, die hier in dieser Show öfters vertreten ist. Irgendwann in den 90ern. Und zwar reden wir von Rollercoaster Tycoon 2. Rollercoaster Tycoon 2, ein ziemlich erfolgreiches Spiel. Soweit ich mich erinnere, war das ziemlich groß. Das haben ziemlich viele Leute gespielt. Und wir hören jetzt mal hier rein in den sogenannten Water Style. Style von Rollercoaster Tycoon 2 habe ich natürlich gesagt 90er und das Spiel ist aus dem Jahr 2001. Also ihr seht, ihr habt es hier mit Profis zu tun, die wissen, wovon sie reden. Es ist aber ein Nachfolger eines Spiels aus den 90ern, also alles gut, ja? Chill. Ich erinnere mich, man konnte da so, irgendwie konnte man da so auf die einzelnen Attraktionen, glaube ich, und dann, ja, man konnte quasi für jede Attraktion konnte man da so ein Theme festlegen oder so und dann, immer wenn man mit dem Ausschnitt des Bildschirms da so drüber gescrollt ist, dann hat man das gehört. Also das war schon eine super Sache. Ich habe in diesem Spiel immer sehr gerne die Achterbahnen gebaut und diese ganzen anderen Attraktionen waren mir eigentlich egal. Wie auch immer, zurück ins Krankenhaus, zurück zu Two Point Hospital. Water Wednesdays ist der nächste Track, den wir hier spielen. Traumhafte Orgel da eben im Hintergrund zu hören, war eine gute, Schweineorgel sagt man auf Deutsch, irgend so eine käsige Orgel, so eine Hammond-Style B3 irgendwas Orgel. Nichts passt besser zu so einem schönen, gemütlichen Aufbau-Soundtrack, wie wir ihn hier in der Show sehr gerne spielen. Komponisten sind Phil French und Tom Puttick oder Puttick, I don't know. Ja, das war es auch schon von Water Wednesdays und wir gehen wieder zurück auf die spannende Achterbahn. Ich habe als nächstes den Track Summer Style ausgewählt. Also nach Water Style kommt Summer Style. Passt mal auf, jetzt geht's los. So Wind im Hintergrund und so, das ist alles irgendwie sehr frisch und frei und so. Ja, so wie so ein schöner, so eine schöne Sommerbrise oder sowas. Als Komponist wird mir hier Alistair Brimble genannt von Google. Genau, für die Teile 1 und 2 war das Alistair Brimble und Alistair. No, Moment mal. Alistair Lindsay. Das ist sehr interessant. Also, wir haben hier zwei Komponisten, die beide Alistair heißen, mit denen man verschieden schreibt. Und es sind Alistair. Brimble und Alistair Lindsay war Rollercoaster Tycoon 3. Okay, habe ich Scheiße erzählt. Also, Alistair Brimble ist es hier für den zweiten Teil, den wir heute spielen. Das sind natürlich Tracks, die enorm im Hintergrund stehen. Ne? Also die in keinster Weise jetzt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, sondern die nur so eine allgemeine Stimmung vermitteln wollen. Und zwar auf eine gemütliche, fröhliche Art und Weise. Außer natürlich vielleicht beim Gruselhaus. Das habe ich aber, glaube ich, gar nicht ausgewählt, weil viel zu gruselig, nehme ich an. Okay. Wieder zurück ins Krankenhaus. Ich habe fast das Gefühl, ich spiele Theme Hospital. Tue ich aber nicht. Es ist Two Point Hospital mit dem Track Midnight Blue. ist die Stelle, wo ihr im Sarg zur Voodoo-Priesterin rudert. Ich scherze natürlich, denn das hört sich ziemlich krass nach Monkey Island an. Und zwar der wunderbare Teil mit der Voodoo-Priesterin, die Guybrush ein bisschen weiterhilft. Point Hospital kann man übrigens den kompletten Soundtrack hier in der Show spielen. Alle Tracks sind fantastisch und perfekt geeignet für genau unser Publikum. Ich habe hier nur ein paar ausgewählt, weil ich ja auch noch was von Roller Coaster spielen wollte. Aber ist alles auf YouTube und sonst wo zu hören. Two Point Hospital. Wir sind wieder drüben bei Roller Coaster Tycoon. Nachdem wir gerade den Sommer angespielt haben, gehen wir jetzt gemütlich rüber zum Gentle Style. Also es wird sehr, ja, wie könnte man das gut übersetzen? Vornehm vielleicht? Hören wir mal rein. Waren meine Achterbahnen meistens nicht. Häufig wurde sich übergeben oder die Leute wollten gar nicht rein, weil ich sie viel zu krass gebaut hatte. Aber das war ein großer Teil des Spaßes von diesem Spiel, völlig verrückte Achterbahnen zu bauen. Und das ging echt gut, obwohl es so eine isometrische Perspektive war. Man konnte doch echt super da die Bahn so bauen und so ineinander, so quer durch und durch den Looping durch und so weiter. Also irgendwie das Interface und so, das war schon ganz gut und das hat Spaß gemacht. Das war übrigens, bevor man die Bahn im, glaube ich, dritten Teil selber fahren konnte. Ne? Im zweiten Teil konnte man nur sehen, wie die fährt, aber das war auch okay. Thank you. die Tracks, die loopen hier alle ein bisschen. Das heißt, die haben keinen ordentlichen Anfang und Ende. Deswegen muss ich das immer so ein bisschen ein- und ausfaden, so selber. Das ist teilweise etwas holprig. Im Krankenhaus sind wir jetzt on call. Das heißt, ja, auf Abruf oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist was los. Schauen wir mal, wie sich dieser Track anhört. From Two Point Hospital Soundtrack. Das trifft es auch wohl ganz gut. Ne? Auf Abruf heißt, im Warteraum sitzen, Siedler spielen oder so. Und dann irgendwann kommt vielleicht ein Call oder nicht. Also das ist doch perfekte Musik zum Warten, zum Abhängen, zum Chillen. Hier vom Two Point Hospital Soundtrack. Übrigens anscheinend ein Sega-Spiel. Das ist ja eine verrückte Welt. Ne? Sega als Veröffentlicher, als Publisher hat hier ein Spiel veröffentlicht. Sega kennen wir alle. Der Laden, der in den 90ern noch eigene Konsolen hatte. Sega Genesis, Sega Dreamcast und so weiter. Heute nur noch als Publisher unterwegs. Glück ist in dieser Session nicht jemand krank geworden, sodass man nicht abgerufen wurde. Ja, on call auf Bereitschaft und man musste sich nicht mit lästigen Patienten herumscheren. Wunderbar. Gehen wir weiter, gehen wir rüber in den Vergnügungspark und hören uns an, wie es im Mittelalter klingt. Ja, wir haben den Medieval Style aus Rollercoaster Tycoon 2. Hier geht's los. Mittelalter, das heißt Flöten, ist ja klar, ne? Flöten und sehr einfache Melodie und hier so kacke Trommeln, ne? Die nicht so gut klingen, das ist Mittelalter. Thank you. auf jeden Fall. Nichts sagt so sehr Mittelalter wie diese Instrumente. Was die Harmoniefolge angeht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, da gibt es schon ein paar bessere Beispiele für so klassische mittelalterliche Harmoniefolgen. Aber gut, im Krankenhaus, ja, da geht's jetzt weiter hier mit Remedy Hill. Ist das eine Flöte? Oder nee, das ist keine Flöte, aber es ist ja so trillert, ne? So. Das ist ja wirklich wunderbar. Das ist friedlich, das ist ungefährlich, ja. Remedy heißt doch, ja, also Genesung, oder? Weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube schon. Und ich glaube, dieser Track, der hilft beim Genesen, wenn man krank ist. Dann hört man sich das an. Danach fühlt man sich wahrscheinlich ein bisschen besser. So wie so, keine Ahnung, 200 Milligramm Paracetamol oder 400, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwie geht es dann so ein bisschen besser. Ist alles so ein bisschen leichter oder so, ne? Remedy Hill. Der Track ist Medizin, Leute. So ist das hier, so ist das. Da war es wirklich eine Flöte, ne? Das ist einmal eine Flöte und dann sowas, so ein anderes Instrument. Aber gerade eben war es so diese trillernde Flöte. Wunderbar, wie erfrischend. Mal aus dem Fenster lehnen, denn ich habe schon vor langer Zeit gemerkt, dass ich nicht so gut in der Lage bin zu unterscheiden, was echte Instrumente angeht und synthetische. Weil die sind echt gut geworden und ich glaube, hier haben wir es mit synthetischen zu tun. Und ich glaube, das ist auch gut so. Das passt besser, weil dieses Spiel tut so, als wäre es ein Spiel aus den 90ern. Ne? Und da gab es natürlich nur ganz wenige Spiele, die echten orchestralen Soundtrack hatten. Die meisten hatten so aus der Tüte, ne? Und das ist auch gut so. Das wäre gut, wenn das hier so wäre. Also ich glaube, hier hat man der Authentizität halber absichtlich darauf verzichtet, großen orchestralen Soundtrack einzukaufen. Hätte man sich wahrscheinlich eh nicht leisten können. Ob das Ding hier überhaupt erfolgreich war. Ja? Oder ob das nur die paar Nerds befriedigt hat, die damals halt Theme Hospital gespielt haben und dann jetzt nochmal Bock haben, sowas Ähnliches zu spielen. Keine Ahnung. Müsste man jetzt mal nachlesen. Habe ich natürlich nicht getan. Gehen wir rüber zu einem Spiel, das auf jeden Fall erfolgreich war, das mit vielen Auszeichnungen versehen ist. Rollercoaster Tycoon 2. Und tatsächlich, jetzt hören wir uns das Main Menu an. Also kein Theme irgendwie, was man einer Attraktion oder so zuschreibt, sondern die Musik, die man hört, wenn man im Hauptmenü rumfummelt. So, das klingt ungefähr so. Ja, und das ist fantastisch. Das ist so eine Jahrmarkts-Leierkasten-Musik irgendwie, ne? Das hört sich so an, die Instrumente, wie so eine sehr überblasene Orgelpfeife irgendwie so, ne? Wo viel Luft mit rauskommt und irgendwie hört man das hier auch. Also es ist fantastisch, passt perfekt zu diesem Spiel. Ich erinnere mich, dass das ist, was man direkt am Anfang hört, ne? Man kommt da rein, dann hört man direkt dieses Instrument und das assoziiert man dann automatisch mit diesem Spielgeschehen. Das ist eine super Sache. Also die Komposition, die dreht dann natürlich nochmal richtig auf, ne? Dann geht es nochmal richtig zur Sache, dann kommt da nochmal was, war vielleicht gar nicht nötig. Also ich finde die erste Hälfte eigentlich besser. Ne? Das einfache Leierkasten-Ding da, das passt irgendwie noch besser als diese großartige Komposition da am Ende. Aber gut, so ist es. Main Theme Rollercoaster Tycoon 2. Wunderbar. So. Wie sieht es im Krankenhaus aus, nachdem wir hier geheilt sind? Sundries. Sundries heißt der Track. Klicken wir mal drauf. Hören uns das an. Die Orgel ist natürlich mal wieder fantastisch. Ne? Also echt, ich habe irgendwie voll Bock auf Orgel. Und also dieses, so wie das losgeht. Ne? Sundries heißt ja so irgendwie so Misk oder allerlei oder irgendwie sowas Gemischtes, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. Miscellaneous irgendwie, ja? Alles Mögliche. Und da passt das super, fantastisch. Hier noch mit so einem geilen Oscillator, dass das so wabert irgendwie. Das ist natürlich alles andere, als was man jetzt von so einem modernen Mega-Blockbuster-Spieler oder was da erwarten würde. Ja, ist mir absolut klar. Aber wenn man Bock auf sowas hat, ne, dann ist das hier, das ist schon was Feines. Das Spiel hat übrigens, als Studio oder so, Two Point Studios, ne? Die haben das entwickelt. Das heißt, die haben sich wahrscheinlich gegründet nur für dieses Spiel. Das ist schon was irgendwie. Ne? Das heißt, da haben sich Leute zusammengefunden, die fanden das Original-Theme aus Bild so geil, dass sie gesagt haben, wir machen eine Firma, die nennen wir Two Point Studios. Und da machen wir hauptsächlich erstmal diesen Theme Hospital Nachfolger. Ziemlich mutige, coole Entscheidung, meiner Meinung nach. Okay. Drüben im Vergnügungspark sind wir mittlerweile aus dem Hauptmenü im Jurassic Park angekommen. Zumindest heißt es Jurassic. Ja, nur Jurassic. Also Jurassic heißt ja Jura, ja, so diese Zeit, so wie Kreidezeit und so, ne? Kennen wir ja alle. Aber natürlich kennen wir auch Jurassic Park. So oder so, das Ding heißt Jurassic und wir hören uns das mal an. Assoziiere ich da ziemlich wenig. Mit dem Jurassic Park Soundtrack von John Williams auch nichts. Aber es hat so eine seltsame, so eine Struktur, so immer so diese abfallende Tonfolge und dann aber durch die verschiedenen Harmonien so alternierend. Ziemlich interessant. Warum ich das jetzt genau ausgewählt habe, weiß ich auch nicht mehr, aber ein ziemlich interessantes Stück. Verschiedenen Tonarten. Das ist irgendwie ein gewisser Effekt. Den einfach nur so immer wieder so hintereinander. Ja, warum nicht? Mit Jurassic? Wow. Naja, weiß ich nicht genau, ob das damit ganz klar zu assoziieren ist. Anyways, im Krankenhaus mittlerweile sind wir im Wartezimmer. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht der Hammer ist, weil das ist die Quintessenz dieses ganzen Soundtracks, ja. Warteschleifenmusik, so wie im, wenn man eine Krankenkasse anruft und so ein Shit, ne? So. The Waiting Room. Hören wir da rein. Musik. Ja, genau das. Das ist es. Das ist genau, was man erwarten würde. Ne? Das ist quintessential Waiting Room. Das ist perfekt. Das ist genau, was man erwartet. Der Rhythmus, ne? Das ist irgendwie so, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich kenne mich da nicht so aus. Bossa Nova, Cha-Cha-Cha, Mambo. Was man halt so für Knöpfe hatte auf seiner LK-Orgel da so früher, ne? Das ist das. Das ist genau das Ding. Und das ist perfekt. Super. Aber schöne Melodie auch. Also es ist jetzt nicht nur so belangloser Rhythmus mit so ein paar Tönen, sondern das ist schon ziemlich ausgefeilt, hört sich aber so einfach an. Aber das ist wirklich schön gemacht. Fantastisch, hier im Wartezimmer vom True Point Hospital möchte ich doch gerne möglichst lange sitzen, um diese coole Musik zu hören. Aus dem Jura-Zeitalter im Rollercoaster Tycoon gehen wir direkt in den Dschungel mit dem Track Jungle Drums. Und ich weiß nicht so genau, ob das was mit diesem... Da gibt es so ein Poplied, ne? Jungle Drums irgendwie. Ich glaube, das war aber viel später. Keine Ahnung. Hören wir mal rein. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Ich glaube tatsächlich, der Name ist hier Programm. Es handelt sich um eine Musik, wo man so Dschungeltrommel hört. Da gibt es so ein paar Synth-Layers da irgendwie so im Hintergrund, so kommen so kurze Töne hoch, aber hauptsächlich ist Dschungelgeräusche und Getrommel. Das ist ja ein Atari-Spiel, also Atari ist hier quasi der Herausgeber wie bei dem anderen Sega. Ich glaube, diese Melodie habe ich nie gewählt. Also ich erinnere mich schon, dass ich so ein bisschen so ab und zu mal was eingestellt habe bei den Attraktionen, um was zu hören. Aber ganz richtig. So richtig um den Soundtrack ging es bei diesem Spiel ja echt nicht. Im Krankenhaus mittlerweile aus dem Wartezimmer. Ja, dann hat wahrscheinlich die Schwester, ne, die Tür aufgerissen. Oi, come on over. Ja, so heißt der nächste Track. Come on over. Komm mal her oder komm mal rüber jetzt oder irgendwie sowas, ja, in der Richtung. Come on over. Der nächste Track, den wir uns anhören, aus dem Two Point Hospital Soundtrack. Jazz Standards nicht so aus. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das zumindest mal von der Melodie her ein bisschen erinnert an eines dieser so altmodischen Standard-Jazz-Songs, die man so kennt. Und natürlich ist Jazz auch eine Musikart, die sich besonders gut eignet für das, was wir hier in dieser Show Aufbaumusik nennen. Gemütliche Musik, die im Hintergrund sehr gut laufen kann, während man sich auf irgendwas konzentrieren muss. An ein Saxophon erinnern, was da imitiert wird. Und das passt auch gut. Passt nicht so mega gut zu einem Krankenhaus, aber passt gut zu Jazz eigentlich. Laut, also dem, laut der Beschreibung in YouTube, ist das ein Business Simulation Game. Und das ist ja immer, ne, diese Geschichte, dass Krankenhäuser ein Business sind, dass die ein Geschäft sind, wo es eigentlich am Ende darum geht, dass Geld gemacht wird. Ne? Das ist ja was, was einem als Patient ein bisschen komisch vorkommt, was aber in diesem Spiel schon ziemlich im Vordergrund steht. Ne? Zumindest bei Theme Hospital, bei diesem alten Spiel, da ging es schon darum, also muss ich jetzt hier, kaufe ich jetzt noch den Cola-Automat und stelle ich noch so einen Arzt ein oder lasse ich das irgendjemand anders machen oder sowas, ne? Und ich erinnere mich da auch darum, da ging es darum, da so, wie rum steht der Cola-Automat in diesem viel zu kleinen Zimmer, damit dann doch noch der, keine Ahnung, der Arzt seinen Schreibtisch da reinstellen kann und das Röntgengerät auch noch reinpasst oder sowas, ja? Also da ging es viel um so Platzprobleme und so. Man musste sich da so die Büros kaufen und so ein Zeug. Ja, also der Business-Aspekt stand da schon deutlich im Vordergrund. Und ja, also das ist ja auch was so ein Spiel dann irgendwo antreibt, ne, wenn es darum geht, Geld zu verdienen oder so. Ne? Das ist ja häufig bei so Spielen der Fall. Pause. Drüben im Vergnügungspark sind wir mittlerweile im Eislevel angekommen. Hören wir uns an, wie sich das anhört. Musik. wunderbar getroffen. Ich höre so eisigen Wind. Langer Reverb auf deinem Synthesizer impliziert Ice Level. Da haben viele vom legendären David Wise gelernt, der, glaube ich, mit dem Ice Level Soundtrack zu Donkey Kong Country einen Standard vorgelegt hat, der oft kopiert und nie erreicht ist. Ja, Kristalle sind das, die ich hier höre, impliziert durch die hohen Töne auf dem Synthesizer. Die spielen übrigens wie bereits erwähnt, Chris Sawyer und veröffentlicht oder was auch immer, welche Rolle hier spielte, die Firma Infogrames. Ich dachte immer, das wäre, ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, eine Zeit, dann dachte ich, es wäre ein Schreibfehler. Infogrames ist dann aber doch irgendwie der richtige Titel gewesen. Das ist nämlich französische Bude gewesen. Ja, es ist auch Infogrames. Infogrames und nicht Info. Ich gucke das mal gerade nach. Infogames, wie das in dem YouTube Music Video genannt ist. Genau, Infogames gibt es nämlich gar nicht. Das hat die Person, die das da hochgeladen hat, ein bisschen falsch verstanden. Das heißt Infogrames oder Infogrames oder sowas. Das ist ein französisches Wort, ja. Hat nichts mit Infogames zu tun. Also, wenn ihr euch den Rollercoaster 2 Soundtrack auf YouTube reinzieht, dann ignoriert diesen Schreibfehler. So. Wir sind jetzt also aus dem Ice-Level von Rollercoaster wieder im Krankenhaus gelandet und der Track, der da jetzt kommt, heißt The Last Dose, die letzte Dosis. Oh oh, sind das gute oder schlechte Neuigkeiten, ja? Kriegt man hier den letzten Schuss, bevor es vorbei ist oder bevor man heim darf? Hören wir mal rein. Dieser Orgel-Slide sagt nicht, ruft das Bestattungsinstitut an, sondern er sagt, du darfst heim, es ist erledigt, du bist frei, du bist gesund, geh nach Hause, leb dein Leben, genieße es. Thank you. Und so neu wie das Spiel ist, von 2018, keine 3 Jahre alt, gibt es noch eine realistische Möglichkeit, dass das noch zu haben ist. Also ihr könnt das kaufen auf, wo man halt so Spiele kauft, Steam oder sowas, ne? Keine Ahnung. Für Computer, ne? Ist ein Computerspiel. Hauptsächlich arbeiten wir ja hier mit Computerspielen. Diese Leute hatten große Ahnung von Orgeln und was entspannt klingt. Nochmal, Phil French und Tom Puttick of Cedar Studios. Diese Leute wissen, wie man entspannte Musik komponiert und ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Ein schönes Ende, ein Traum hier vom Two Point Hospital Soundtrack. So, wir kommen zum letzten Track aus dem Spiel Rollercoaster Tycoon 2 und zwar heißt der Track Fantasy und also da kann sich der Komponist natürlich richtig ausleben, wenn es um Fantasy-Musik geht. Wir hören gleich da rein, wie sich das anhört. Und zwar jetzt. Facettenreich, fantasievoll, verspielt. Was passt besser zu einem Soundtrack als diese Attribute? Lass mich in Ruhe, lass mich meinen Kram bauen, mach im Hintergrund, was du willst, aber ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, dass die Holzachterbahn nicht zu krass ist und nicht alle Leute davon abhält, einzusteigen. Fantastischer Track und auch der letzte Track aus dem Rollercoaster Tycoon 2 Soundtrack für heute. In dem Spiel gibt es natürlich noch viel mehr Musik. Zieht euch den Soundtrack auf YouTube rein oder sonst wo. Das, weder das Spiel noch der Soundtrack sind meiner Meinung nach heute noch käuflich erwerbbar, obwohl es vielleicht bei Good Old Games oder so noch die Möglichkeit geben könnte, diesen Soundtrack zu erwerben. Und damit kommen wir zum allerletzten Track dieser Episode. Der Track heißt Gomer. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, was das heißt. Also ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber Gomer aus dem Two Point Hospital. Übrigens, ich weiß nicht genau, ob das der Name der Person ist, die das hochgeladen hat, oder ob das zu dem Soundtrack gehört. Aber sehr passend finde ich, Freedom Meets Awareness ist hier ganz oben in der YouTube-Playlist vermerkt. Freedom Meets Awareness passt sehr gut zu diesem Soundtrack, zu diesem Spiel, denn es ist ein Stück Freiheit, wenn du nicht gezwungen bist, immer 100% bei der Sache zu sein, sondern dich auch mal zurücklehnen kannst und genießen kannst, die Früchte deiner Arbeit. Alle Büros für alle Ärzte sind eingerichtet, alle Patienten sind versorgt und es ist Zeit, dich zurückzulehnen und ein bisschen in Ruhe ein schönes Stück Musik zu hören, wie zum Beispiel Gomer. Tut das und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.